ist hier los? Warum geht's hier nicht weiter? Eine Demonstration, Signore. Nationalisten, Antisemiten, Anhänger von Schönere. Non c'è niente da fare. Hassen wir was? Ihnen ähnlich sind wie wir. Und die sich breit machen hier, jagt sie davon. Mit Sozialisten und Pazifisten fackeln wir nicht mehr lang. Die Jugendschreiber, die Jugendweiber sind unser Untergang. Schuss! Sie kerkern unseren Führer ein! Pfui! Der Richter muss ein Jude sein! Ein Schwein! Die Juden schützt ein hoher Herr. Wer? Prinz Rudolf! Fein! Judenknecht! Empörend! Was ist das? Der Fortschritt, Katzone! Das 20. Jahrhundert! Es schreitet aus! Unverkennbar! Hassen wir was? Gegen die nicht sind wie wir! Und sie sich breit machen hier! Jagt sie davon! Wieder mit Habsburg! Ihr Kronprinz treibt es mit Judenweibern! Die Kaiserin verhöhnt den deutschen Geist! Nieder mit den Ungarn! Der Zweite ist unser Mann! Ja. Wisst ihr das Neueste von der Kaiserin? Was? Sie sammelt Geld in ihrem Eigensinn. Denn für Heinrich Heine will sie hier in Wien... Was? Ein Denkmal bauen! Zwei! Frechheit! Reinheit und Stärke!